C5 1 Entschuldigung, was kostet der Reis? 2 Das macht 4,50 €. 3 Ist das alles? 4 Ja, danke. Das ist alles. 5 Was brauchen wir? 6 Wir brauchen Kaffee.